Rebellen. Bis die andere lange schon ein Kleidungsstil zeigt Rebellion. Läuft seiner Horde nach und doch kümmert das niemand heute noch. Denn du bist wie andere gerne sind. Die schlechte Atem weht die Fahnen auf den Wind. Denn du bist wie andere gerne sind. Das ist der Grund, warum wir keine Freunde sind. Schönheit wirkt nur grenzdebil. Ist wie andere gern verboten. Mir oberflächlich die Idioten. Wärst du gern, doch bist du nie mehr als Alternativkopie. Denn du bist die andere gerne sind. Die schlechte Atem weht die Fahnen auf den Wind. Denn du bist die andere gerne sind. Das ist der Grund,